Von der Straße her ein Phosphor getrinkt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt? Mein Herr. Die Post bringt keinen Brief mehr. Was drängst du denn so wunderbar?